Hans Falada, Bauern, Bonzen und Bomben. Hörspiel in 5 Teilen von Gerhard Rentsch. 3. Teil. Sommer 1929. Gareis, der Bürgermeister von Altholm, wacht über seine Stadt wie ein Burgherr. Und nichts entgeht ihm, was hinter seinem Rücken gewispert, gesponnen, eingefädelt wird, ob zum Wohl oder zum Wehe von Altholm. So weiß er, dass heute ein paar Honoratioren der Stadt unterwegs sind, eine sogenannte Versöhnungskommission, die den Strafboykott der Bauern gegen Altholm abwenden will. Gareis gibt darauf keinen Pfifferling. Und so haben sie sich auf den Weg gemacht, die Herren. Frau Wirtin hat auch einen Inder. Der war ein gar gewaltiger Sünder. Selbst noch im Lustgekeuche behielt er seinen Turban auf. So streng sind dort die Bräuche. Darf ich mal Ihren Bizeps befühlen? Wo ist er denn? Sie sind eine olle Sau, ja? Nichts für ungute Doktor. Hüppchen, dann werden Sie nicht unser Chauffeur. Es war nicht leicht gewesen, eine Verbindung mit den Bauern herzustellen. Schließlich hatte Medizinalrat Dr. Linau seine Stahlhelm-Beziehungen genutzt. Irgendwelche Nazis waren auch noch dazwischen. Resultat? Das Komiteeauto hallte 6 Uhr abends auf dem Marktplatz von Stolpe. Wohlweislich hatten die Herren den mehrfach vorbestraften Schläger Tolleis als Autoverleiher und Chauffeur gemietet. Ein Treff mit Bauern in delikater Mission, da kann man nie wissen. Ob wir noch schnell einen verlöten? Nee, lieber nicht. Die Bauern setzen uns bestimmt etwas vor. Wenn sich da mal nicht täuscht. Da soll es etwa trocken abgehen. Ach, wer wird uns in Empfang nehmen? Was meinen Sie? Keine Ahnung. Vielleicht Pattberg. Ach, der ist doch Zeitungsmensch, aber kein Bauer. Na, warten wir ab. Oh Gott, hab ich einen Durst. Sie warten 10 Minuten, 20 Minuten. Kurz vor 6:30 kommt über den Marktplatz ein junger Bengel geschlendert. Dreckige Stulpenstiefel, graue Joppe. Ihr müsst mir den Platz neben den Chauffeur freimachen, dass ich den Weg zeigen kann. Sind Sie denn derjenige, welcher? Sollen Sie uns holen? Ich soll euch den Weg zeigen. Tja, wohin denn? Fahr mal los. Erst geht es Richtung Norden, über Feldwege, durch Dörfer. So nah an die Küste, dass man schon die See riechen kann. Dann westwärts. Dann wieder zurück Richtung Stolpe, aber vor Stolpe östlich weiter. Die Herren sind schweigsam geworden. Gegen 8 hält das Auto auf einer Kiefernlichtung. Soll ich den Motor abstellen? Stell man ab. Ja, Mann, die Uhr ist 8. Was soll das? Werden wir durch den Koks geholt? Nö. Was soll das, frage ich? Warum kommen die nicht? Das ist noch zu früh. Das muss erst dunkel sein. Und warum sind wir dann 6 bestellt? Warum lässt man uns so lange warten? Wir haben seit dem 26. Juli worden müssen. Das ist ja eine maßlose Bauernfrechheit. Das ist ja dumme Dreistigkeit. Wir sind die Führer von Altholm. Wir sind doch nicht ihre Affen. Merken Sie sich das mal, Sie.